Wir wecken die Kräfte, die in euch wohnen. Wir schüren den Hass und die Emotionen. In unseren Adern kocht Wikinger Blut. In unseren Text steckt nordische Wut. Lanzer, Lanzer sind bereit. Neue deutsche Fröhlichkeit. Lanzer, Lanzer sind bereit. Neue deutsche Fröhlichkeit. Ihr wollt weiße Rock'n'Roll und ihr werdet ihn kriegen. Lanzer ist ein, dass die Fetzen fliegen. Rache für es ist unsere Mission. Und euer, euer, euer.